Einen wunderschönen guten Tag allerseits. Mein Name ist Oliver Gassner und wir haben hier wieder wie jeden Monat einmal den Gunter Dück zu Gast. Und bevor ich frage ihn jetzt nicht mehr, wer er ist und so weiter, was er macht, sondern wir führen ein bisschen unsere Reihe Welterklärung durch Mathe oder so oder Weltverstehen durch Mathe ein bisschen weiter. Habe ich sozusagen ein Jubiläum anzukündigen, keine Ahnung, zu erwähnen. Nämlich heute vor 20 Jahren, am 23.06.2006, ist das erste Mal etwas von mir online gegangen, was man als Podcast bezeichnen kann. Mit irgendeinem komischen Service. Es ist auch in den, also wenn es jemand findet, super, aber es ist auch irgendwo in den Untiefen des Netzes, denke ich, verloren gegangen. Das war mit irgendeinem Service, den es dann danach nicht mehr gab. Und es war auf dem Blog Gadget Mania und hieß, glaube ich, damals radiofreies Cyberrabatt RFC, was natürlich für die Internetfreaks unter uns ein kleiner Insider-Gag war. Ja, herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Ja, also man kommt sich dann schon sehr alt vor. Ja, wenn Leute sagen, ja, seit 3 Jahren sind Podcasts ja total in, dann denkt man, wovon sprichst du? Ja, es war natürlich auch so ein bisschen, vielleicht können wir das ein bisschen drauf modulieren. So, ich finde diesen Satz von William Gibson sehr schön. Die Zukunft ist schon da, sie ist nur ungleichmäßig verteilt. Genau. Ja, ich glaube, das ist auch so ein bisschen deine Denkrichtung, ne? Die Zukunft ist schon da, nur sie ist in China oder so. Ja, Aber irgendwo da. gut. Also, Gunter Dück, ich mache die ultra kurze Vorstellung. Irgendwann mal Mathe-Prof, irgendwann mal CTO von IBM, dieser kleinen Schreibmaschinenfirma, die dann irgendwann auch Computer gemacht hat. Und damit mit Cloud-Dingen beschäftigt und mit Optimierungsdingen beschäftigt und hat sich dann irgendwann frei gekämpft, kann man sagen, nachdem er sehr häufig als Speaker auf irgendwelchen Bühnen war und wirklich sehr, sehr unterhaltsame Reden hält. Ganz YouTube ist voll davon. Das ist sehr empfehlenswert. Ich finde auch, schmeiße ich jetzt mal so dazwischen, diesen Sprachgestus, den du da hast, auf der Bühne, den finde ich irgendwie total super, ne? Dass du so auf die Bühne kommst und sagst, ja, wir müssen uns mal über das unterhalten und also auch in dieser sympathischen und also nicht, dass einer kommt und sagt, ho, ja, so ist Ja. es, sondern du kommst so und sagst, ja, ich habe mal nachgedacht, ne? So, und das finde ich total super. Ich finde es irgendwie komisch, wenn Leute so schreien. Also Ja, bei ja, Frauen fällt das noch viel mehr auf, weil weil das noch weiter weg ist von ihrem Normalverhalten. Ja, ja. weil jedes Wort wird so richtig reingeschrien und man kann ja auch ganz ruhig bleiben. Also ein Pastor würde das nicht machen. Ja, Ja, also ich denke das da ist anders. manchmal auch. Und so, wenn zusammenstehen und immer so. Ich weiß es dann Und auch nicht, ja. das kann man ja auch. Das macht sogar manchmal die Frau Merkel. Ich habe die auch Ja? mal selber erlebt bei Konferenzen, dann Hat die redet sie das ganz auch normal. gemacht? Eher wenig. Also ich finde, mir Ja, fällt es wenig bei der. und praktisch ich habe so eine Pressekonferenz mal mitgemacht. Da musste ich gleich hinterherreden in Berlin. Da waren tausend, also gefühlt nicht so viele, ganz viele, alles, der ganze Raum war voll. Dann habe ich gedacht, endlich hört mir mal einer zu. Und dann habe ich das sehr genossen und sie war ganz so auf Zimmerlautstärke. Und dann ist sie rausgegangen und dann sind aber auch alle rausgegangen. Also ist keiner meinetwegen da geblieben. Ja, so, das war so Schade die. eigentlich. Nein, egal. Vielleicht hatten die alle Und, Hunger, die hatten nein, sich ja und nur. im Grunde dieses Brüllen ins Mikrofon, das ist irgendwie für mich ein bisschen Unsitte. Das würde ich nicht machen. Also mir ist es irgendwann in den letzten Jahren, ich weiß nicht, das war doch früher nicht, oder? Weiß Also nicht. hat Brand ins Mikro gebrüllt oder Selbst Schröder hat Schröder ins Mikro Nein, aber gebrüllt. so, wenn man so Gewerkschaftsversammlungen, also ja, also vor Ja, 1000 vielleicht, Leuten, ja. dann brüllen sie doch, denn es ist im Grunde, vielleicht will man das aufputschen oder hochfahren oder so. Und der Inhalt ist dann gar nicht so wichtig mehr, das Emotionalisieren. Ich weiß es nicht, aber jedenfalls, ich mag nicht. Ich habe auch nicht die Stimme dafür. Ich würde da Also nicht. einerseits, aber auch der Rest, also es ist ja auch was anderes als ein, also ich habe schon viele Keynotes gesehen, aber wie gesagt, wie du das machst. Also wie gesagt, Leute, hört's Ja, euch gut, an, wenn sagen es, viele, sagen viele. wenn ihr einer der wenigen seid, eine der wenigen Personen seid, die Gunther noch nicht auf einer Bühne erlebt haben, gebt euch das mal bei YouTube und stellt fest, dass das irgendwie anders ist. Und bei einer dieser Reden, die ich von dir auch damals live gehört habe, bei der Republika, hattest du die schöne, du hast eine Rede gehalten über eine Formel, was ich auch schon mal Ja. gut finde. Nämlich, also ich war nie so gut in Mathe, aber du aus in Wahrscheinlichkeitsrechnung, das hat sich mir irgendwie erschlossen. Alles andere habe ich mich immer verrechnet, das war dann nicht gut. Und auf jeden Fall über die Warteschlangenformel. Magst du uns mal kurz Ja. up to date bringen, was ich vergesse sie auch immer wieder. Vielleicht kann ich sie mir jetzt dann Nein, mal. es geht einfach darum, sagen wir, in einem Laden kommen die Leute sehr unterschiedlich an. Mal zwei auf mal drei, gar keiner. Das wechselt, ja. Das spielt jetzt gar keine Rolle. Mathematisch gesehen spricht man von so einem Poisson-Prozess sozusagen, dass das nach einer gewissen Verteilung die Leute normal so reinkommen, ja, so verstreut. Und das gibt natürlich dann irgendwelche Irritationen an der Kasse. Wenn man jetzt nur eine Person im Laden hat, so wie früher Schlecker. Schlecker war berühmt dafür, dass immer genau eine Person alles gemacht hat, also einräumen und Also so. ja, okay, Ja. Dass das alles billig gehalten wurde. Und wenn ja. jetzt die Leute so unregelmäßig reinkommen, dann gibt es eben irgendwann mal, sind fünf an der Kasse oder zwei oder gar keiner oder so. Das wechselt auch. Das ist der Punkt. Und die Warteschlangentheorie sagt, die Formel sagt aber, wie groß ist unter solchen Annahmen die Warteschlange? Ja, also dass die so nach gewissen Verteilung reinkommen. Poisson, wenn ich es gerade gesagt habe, Poisson-Verteilung kommt. Und die Formel heißt dann Leute im System, das muss ich noch erklären. Das sind die, die an der Kasse stehen oder nicht. Also in der Kasse gibt es drei Möglichkeiten. Ist keiner da, dann ist Leute im System null. Es wird einer bedient, also der wartet nicht, sondern der wird bedient. Und der Dann wird sind bedient. Leute im System 1. Wenn welche warten, dann sind Leute im System der bedient wird, plus die da warten. Ja, Okay, so. Wer sich anders merken will, kann auch Warteschlange nehmen, weil es sich praktisch nur um einen unterscheidet. Das ist Der das. bedient wird, wartet drauf, dass er bezahlen darf. Ah, irgendwas, ja. Na, Dann Problem würde gelöst. man also, wenn ich das Leute im System mal weglasse und nehme Warteschlange, was plus minus eins ist, dann heißt es, die Länge der Warteschlange ist Auslastungsgrad geteilt durch 1 minus Auslastungsgrad. Das ist ein mathematisches Naturgesetz, da kann man jetzt nichts machen. Also natürlich unter der Annahme, dass die nach dieser Unregelmäßigkeit der Verteilung da reinkommen. Und ja, Auslastungsgrad wird also ist eine Zahl, also nicht Prozent, weil man dann in der Formel muss man natürlich eine Zahl einsetzen. Und dann nimmt man eine Zahl zwischen 0 und 1. Also 90% Auslastung ist dann 0,9. Ja, Ja? weil 90% ist ja 0,9. Ja, Also, wenn man es ja, ausrechnet ja. ist ja einfach durch 100, ne? Ja, nein, ich sage Also, nur in der ja, Formel genau. steht Also halt. eine Zahl zwischen 0 und Weil 1, man genau. immer die Auslastungsgrad in Prozent nimmt und in der Formel ist natürlich als Zahl. Und Beispiel, 90% Auslastung würde bedeuten, also die Länge der Warteschlange ist dann 0,9 durch 1 minus 0,9. Also das ist dann, wenn man es ausrechnet, 0,9 geteilt durch 0,1 und das ist 9. Ja, so. Also das heißt, wenn die kassierende Person in 90% der Zeit was zu tun hat. Oder so, verstehe ich das so? Also Ja. Auslastungsgrad heißt, ist Ja. 90%, also wenn ich zu einer beliebigen Minute gucke, ist in 90 Fällen von 100, ist die gerade damit beschäftigt, irgendwas zu machen Ja. da, also zu kassieren oder was auch immer. Und wenn die also in 90% der Fälle was zu tun hat, dann stehen 9 Leute in der Warteschlange. Nicht 9, sondern im Durchschnitt 9 natürlich. Im Durchschnitt 9, okay. Ja, also praktisch, sie hat ja 10% der Zeit nichts zu tun, also weil sie ja nur 90 Ja. ausgleicht. Das Ja. heißt, mit 10% Wahrscheinlichkeit ist gar keiner da. Mit Okay, sowas, ja. da kann man jetzt ausrechnen, mit 9% ist nur einer Ah, da, okay. wieder 9%, 2 und so weiter, aber im Durchschnitt ist es 9. Und wenn man sich das so auf der Zunge zergehen lässt, dann sind auch öfter mal 20 da. Also sonst komme ich ja auf den Durchschnitt 9 gar nicht. Ja, also Ja, logisch, ja, wenn der Durchschnitt, weil ja. sie 10% gar nichts zu tun Ja. hat, das muss ja dann irgendwie bei 9 aufschlagen. Ja. Und das heißt, es gibt völlig ärgerliches Durcheinander, also bei 90%. Also Ja. unglaublich durcheinander. Also wenn man Man sich das. könnte jetzt natürlich ganz unmathematisch mit der Realität argumentieren, dass bei so einer langen Schlange schon längst eine zweite Kasse aufgemacht würde. Ja, Ja, genau. aber. Nein, nein, das natürlich, die machen das natürlich. Das ist nicht der Punkt. Also Ja. bei Aldi oder so wird das natürlich anders geregelt. Das Ja. heißt, die Leute füllen die Zeit, die sie nicht zu tun haben, dadurch auf, dass sie schnell rauslaufen und Regale einräumen oder so. Das heißt, Ja. die werden jetzt natürlich so, die Arbeit wird so geteilt, dass sie ununterbrochen irgendwas machen. Ja, also das wird natürlich gemacht. Ich wollte nur einfach, ich meine, wenn wir jetzt die Feuerwehr nehmen zum Beispiel, Ja. ja, also die ist 90% ausgelastet, dann würde das bedeuten, dass da draußen im Durchschnitt 9 Häuser brennen, im Durchschnitt. Ja. Ja, das geht nicht. Und da Ja. kann man natürlich sagen, die Auslastung der Feuerwehr wäre wünschenswerterweise null in gewisser Ja. Weise. Ja, Ja. oder die Auslastung der Armee wäre wünschenswerterweise null. Ja, und da kann man, wie gesagt, also wenn man jetzt zum Beispiel Feuerwehr nur mit ein paar Prozent auslastet, sozusagen, wenn Ja. man überhaupt an das Problem rangeht, dann ist es oft so, wenn man das einsetzt in die Formel, dass dann im Durchschnitt 2 Feuer brennen irgendwo. Ja, das will man auch nicht. Und da muss man sehr, sehr, da muss man je nachdem, worüber man redet, die Auslastung irgendwie einpegeln. Also beim Notarzt ist eine Auslastung von 50% irgendwie schlecht. Also wenn, ich meine, wenn in der Notambulanz ist, dann kann man Auslastung, das ist 0,5 geteilt durch 1 minus 0,5. Ja. Das ist ein halb geteilt durch ein halb, ist 2, ne? Nee, Ja. 1. Ja. Ja. Ja, 0,5 durch, oder? Bist du jetzt Geteilt durch trifft der ein halb, Mathematiker auf den nicht? Also, warte, ich frage Google, ist ja? 1. Nein, muss man nicht sagen, kann man noch Nee, rechnen. 0,5, nee, ist 1. Ja, ist Ja, logischerweise 1. 1, ja. Ja, Gott, ja. dann das ist im Grunde dann in Ordnung. Also wenn er Ja. 50% ausgelastet ist, dann sind Leute im System 1. Genau, das heißt, er ist Das eigentlich ist er immer passt eigentlich. im Schnitt, wenn ich wiederum würfle von 100 Minuten, ist er, Nein, wie der ist was? die Hälfte, der Ja, ist. genau, von 100 Minuten ist er 50 Minuten irgendwas am Machen und aber eigentlich immer an der einen Der soll ja Person, an der er schlafen. gerade Soll ja arbeitet. schlafen. Ich meine, die sind ja Ja, im ja. Nachtdienst und so weiter. Und Ja. eine Auslastung von halb ist im Prinzip in Ordnung, weil er dann in der Regel sowas wie einen Menschen im System hat oder so. Dann Ja. hat er, im Grunde hat er dann aber schon relativ gut zu tun. Also Ja. so. Und das muss man so jetzt von Fall zu Fall machen. Was meine Hauptkritik ist, dass eben zum Beispiel Manager, die legen Wert darauf, dass sie 100% ausgelastet sind. Und dann ist nach der Formel ist dann die Warteschlange unendlich. Also das kann man, ja, das ist klar. Ja. 1 geteilt durch 0, ja, so. Ja. Und sagen wir, bei 99% kommt dann 99 oder sowas raus, ja, Ja. irgendwas Schreckliches. Und das, ich habe das eigentlich so als Gesellschaftskritik in Unternehmen begründet, dass sie wahnsinnig viele Vorgänge offen haben. Ja, also praktisch bei 99% Auslastung hat man dann irgendwie 100 Vorgänge im Durchschnitt. Im Durchschnitt, es können auch mal Ja. 1000 sein. Ja, also wir haben Ja. gerade darüber geredet. Und die kann er gar nicht abarbeiten. Das heißt, es werden immer nur dringende Sachen so schnell so wie heiße Kartoffeln fallen gelassen. Und man versucht natürlich die also relativ viel zu schnell abzuhandeln, also damit die Warteschlange nicht ganz ausufert. Das heißt, man verwendet für wichtige Sachen zu wenig Zeit, um das ein bisschen reinzuholen. Das hilft gar nichts, weil die Auslastung ja immer 99% ist. Also sie wächst immer zu nach. Und es Und kommen natürlich, beziehungsweise es sind ja auch unwichtige Sachen dabei. ja, aber die Und sind meistens dringend. Also praktisch, ja. ich war ja auch Manager. Es liegt ein bisschen auch an den Datenbanken. Also kommt sowas wie, hier ist eine Liste von Ihren Mitarbeitern, 10, 15. Prüfen Sie nach, ob die User-IDs, die die haben, noch gebraucht werden. Das ist so normal Compliance oder so. Gucken nach. Ich kann das verstehen, dass man das machen soll. Und dann klicke ich mich, also da gibt's, bei IBM gab es so Datenbanken für Consultants, ja, also die können in die Datenbank Logistik gucken oder in Finanz und so weiter, nach ihren Fachgebieten, und dann haben sie irgendwo, gucken sie da in die Sterne oder weiß ich was, in Verkaufsdatenbanken, in Kundendatenbanken und so weiter, und dann hat jeder Mitarbeiter da irgendwie 3, 4, 5 verschiedene IDs in der Firma für irgendwas. Und dann muss ich jeden Mitarbeiter einzeln aufrufen und gucken, was ist das für eine ID, die kenne ich zum Teil gar nicht, hat er mal selber gemacht. Und dann muss ich dann fragen, brauchst du das noch? Ja, und dann sagen sie bei einem Drittel, nö, brauche ich nicht, dann kille ich die. So, das ist so eine normale Mist-Manager-Arbeit. Ne. Ja, also kann man sich vorstellen, wie lange das dauert. Dann Ist sitzt eigentlich jeder Manager dafür ist er ja eigentlich deutlich man. überqualifiziert, oder? Deutlich, ja. Und da habe ich ja ein ganzes Buch drüber geschrieben, über Lean Brain Management, dass wir die meiste Zeit irgendwelche dösiges Zeug machen, was unsere Intelligenz gar nicht braucht. In dem. Ja. Und ich sitze aber an dieser Sache dann wirklich eine halbe Stunde. Dann antworten aber von 10 Mitarbeitern 3 erstmal nicht. Die haben ja auch, na, die sind genauso in dieser Bei Nudel. denen bist du in Ja, der Warteschlange, ne? Oder? genau, dann komme ich auch nicht dran, und denen sagen sie, das ist völlig unwichtig, dass der Chef das fragt, das kann er auch übermorgen machen. Und dann kriege Ja. ich schon die erste Mahnung, hey, kannst du mal deine User, dann sage ich, könnt ihr vielleicht mal bitte jetzt bestätigen, braucht ja oder nein, dann rufe ich an, ja, und so weiter. Ja. Und aus so einen blöden Sachen, die sowieso eine halbe Stunde mir Zeit wegnehmen, Ja. wird locker eine ganze Stunde, indem ich dreimal nachfrage, dann sind die Leute Ja. böse und sagen, was kümmerst du dich um so einen Scheiß? Dann kommt der nächste Mitarbeiter rein, er ärgert sich, dass ich ihn gefragt habe, ich könnte doch einfach sagen, der Mitarbeiter braucht die Punkt, also das sage ich einfach als Default. Dann habe ich die Arbeit weg, dann muss ich gar nicht nachfragen. Ich sage, das ist ja nicht, eigentlich nicht der Sinn der Sache, sondern die wollen irgendwie nicht alles überborden lassen. Dann können wir ja User-ID für alles machen. Ja. Ja, und dann sagen sie, nee, das sehen sie nicht ein und so. Und dann habe ich wieder eine Diskussion am Hals, ob der Prozess als solcher, der sie jetzt gerade ärgert, uns alle, ob der jetzt sinnvoll ist. Dann haben wir wieder noch eine Sinndiskussion, weil das jetzt ärgert und so weiter. Und so kommt dann, wenn man alle Mitarbeiter durchnimmt, also ich soll nur einen Haken da dran machen, weiter Ja. nicht, kommen dann 2 Stunden Arbeit zustande. Und Ja. faktisch wäre es vielleicht eine halbe oder 20 Minuten. Und es liegt natürlich daran, dass der Prozess falsch aufgesetzt ist. Das kann man natürlich sagen. Ich Also könnte. man könnte ja direkt den Mitarbeiter anmailen und Ja, sagen, brauchst du genau. das noch? Ja, Ne? genau. Ja, Und und. dann meldet man ihn halt einmal am Tag an und irgendwann wird er schon einen Haken machen, ne? Na, irgendwas weiß ich was. Nein, ich meine, im Grunde ist die Warteschlange, was ich sagen will, Ja. voller solcher Dinge, die dringend sind, aber nicht wichtig. Ja. Ja, so, und da gibt es eben dieses berühmte Buch Seven Habits of Effective People, was ich jedem Ja, empfehlen kann. sehr gut, ja, sehr gut. Das, ja, das Ja, war da steht. das erste wirklich gute Selbstmanagement-Buch, was ich gelesen habe. Übrigens, das, was Herr Seiwert dann ganz lange schrieb, ist eigentlich nur das mit anderen Worten. Der war Ja, nämlich da zertifizierter mehr Trainer. braucht man nicht. Nee. Das ist mehr, das Seven Habits for Effective People ist mehr Seven Habits of Highly Effective People. of Highly Effective People. Genau, Stephen Covey, ja, genau. Oh, Also ich habe es jawohl. hier sogar in Ja. Sichtweite, steht Ja. es da. Und das ist leider irgendwo, ich bin auch so leider in gewisser Weise, das Rechtshirn dominiert. Also es spricht über Ideen. Ja. Über Ideen und Prinzipien. Und die Habits sind Prinzipien oder Haltungsfragen. Ja. Und die meisten Leute können damit nichts anfangen. Mit Haltungs- und Prinzipien. Die überwiegende Anzahl braucht Regeln, wie sie es genau brauchen. Die brauchen einen Organizer dafür und das muss irgendwie elektronisch piep, piep, piep machen. Und irgendwie, die brauchen das viel, viel konkreter und regelbasierter. Ich werde immer gefragt, also wenn ich Prinzipien aufschreibe, dann sagen sie, das Prinzip habe ich verstanden, das ist okay. Aber was soll ich jetzt genau tun? Ist immer die Frage nach meinen, ich was sage, was soll ich genau tun? Und ich bin mehr so auf der Linie von Einstein, ohne mich mit ihm zu vergleichen, nur mit der Sache. Er hat gesagt, wenn man ein Problem echt verstanden hat, dann weiß man die Lösung auch. Ja. Das scheint nicht so zu sein. Also da scheint Also beim Kaffee. Einstein Unrecht zu haben, weil die Leute, die brauchen To-Dos, also wirklich. Ja, und in Ja. diesem, wenn man, da wird ja dann von den Beratern wird gesagt, welche Arbeiten sind dringend und nicht dringend und welche sind wichtig und unwichtig und arbeite bitte an nicht dringenden, sehr wichtigen Ja, Sachen. genau. Da kommt man mit dieser Auslastung eben nicht hin. Also man Ja. wird, das liegt daran, dass die Dinge, die man macht, sind zwar unwichtig, aber die sind von oben erzwungen. Und das heißt, die Wichtigkeit ist von oben befohlen. Ja. Das wird beim Covey auch nicht wirklich, oder Covey, ich weiß nicht, wie man ausspricht. Stephen Covey. Covey, ja, genau. Ja. Ich habe seinen Sohn, einen seiner Söhne, kennengelernt. Alles Stephen klar. Covey, ja. Okay, da macht er eben auch gar keinen Unterschied. Ja, es wird einfach Ja, gesagt, also ich finde es auch gut. die Arbeit ist wichtig, also sozusagen wichtig im Prinzip oder für mich oder sowas. Und dann gibt es halt auch die Wichtigkeit für den Konzern, der dauernd irgendwelche Fragen stellt. Also die Bürokratie findet es wichtig, 3 Jahre lang ein Windrad zu genehmigen. Da muss ich immer dran arbeiten und antworten. Und das steht dann im Vordergrund. Und Also im Grunde wäre es besser, wenn man sich vielleicht nur so 85% auslastet. Das finde ich, das ist die beste Zeit. Also wir haben letztes Mal über Optimierung gesprochen. ja. Ich habe in allen Settings, die wir betrachtet haben, war es eine gute Regel, Systeme nur 85% auslassen. Mehr kriegten wir sie gar nicht. Also wir haben ja Fragen gestellt, wie lange kann ein Zug fahren? Der muss ja auch mal gereinigt werden oder steht irgendwo. Und wenn man alles optimal macht, den ganzen Verkehr und so weiter, dann kriegt man das nicht dahin, dass der Zug 100% immer auf der Schiene steht und fährt. Das geht gar nicht. Und man kann bei solchen Industrieoptimierungen sehen, dass man nie über 85% wirklich rauskommt. Ich habe jetzt gerade mal, ich habe jetzt heimlich den Taschenrechner offen, parallel. Bei 85% haben wir eine Warteschlange, also im Schnitt von 5,666666. Ja, genau, ja, gut. Und das finde ich jetzt wieder lustig, weil man ja sagt, zum Beispiel der Mensch kann, also dann hätte ich praktisch immer 6 Aufgaben offen im Ja, Schnitt. ja. Ja, mal 12, mal 3, aber im Ja. Schnitt 6. So. Das ist ja verdammt nah an der 7. Und 7 ist ja, wenn 7 Münzen auf dem Tisch liegen, dann guckst du drauf und sagst, das sind 7. Ja, also das kannst du praktisch noch auf den Blick erfassen. Manche sagen, es sind auch nur 4. Ja, und das sind auch, angeblich kannst du auch nur sieben Dinge im Kopf haben, da gibt es auch wiederum Leute, die sagen vier. Also 4 plus 7 wäre dann 11 durch 2, dann sind wir schon fast wieder, dann sind wir genau wieder bei den 5,6, Man 6, sagt 6, ja, 6, man 6. hat so eine Aufmerksamkeitsspanne, also Ja, man genau. Also das hat eine liegt genau Schwere. in diesem Bracket zwischen der 4 und der 7, wo man sagen kann, genau, Aufmerksamkeitsspanne zwischen 4 und 7 Sekunden, beziehungsweise eben Nicht auch. Sekunden, ich meine ja auf Leute. Also man sagt, man soll eine Management-Span haben, also dass ein Manager möglichst nur 7 Leute als Team hat. Dann kann man auch, dann kann er, dann weiß er noch, was die Leute alle tun. Ne. Ja, dann wird es wächst Ne. es nicht komplexitätsmäßig drüber. Dann kann man auch schneller entscheiden. Man kann es auch selber entscheiden. Man muss nicht gleich wie mal den Mitarbeiter fragen. Wenn ich irgendwas sagen soll und habe 100 Mitarbeiter, dann muss ich bei jeder Frage da hingehen und fragen. Das ist eine Ne. andere Frage. Ja? Und dann entstehen dauernd Arbeiten, wenn ich bei 7 nicht da wäre. Natürlich kostet ein Manager ziemlich viel Geld, wenn man nur 7 hat. Ich wollte Aber gerade sagen, ja, und ein Eckbüro springt dabei auch nicht raus, ne? wenn ich ein Abteilungsmeeting habe mit 7, das geht relativ schnell und wir können uns auch einigen und so weiter. Bei 100 oder irgendwie bei 20 müsste ich schon wieder lange kakeln, einen halben Tag und dann diskutieren, alle sind unzufrieden, ich kriege keine Einmütigkeit rein, dann muss ich mich wieder bemühen, Gemeinsamkeiten festzustellen und so weiter. Ein paar Leute muss ich absolut überbügeln und in die Ecke stellen, weil bei 20 einfach das nicht zu erzielen ist und so weiter. Und was ich meine, ist, dass durch zu hohe Mitarbeiteranzahlen oder zu hohe Auslastungs dauernd Arbeiten aufpoppen, die es sonst nicht gäbe. Ja, also wenn ich ganz ruhig arbeite, 85% Auslastung habe und sowas wie höchstens 10 Mitarbeiter pro Abteilung, dann geht alles wie von selbst sozusagen. Dann gibt es auch keinen Stress. Die Leute sind völlig ruhig, arbeiten zufrieden, können sich konzentrieren, werden nicht dauernd rausgerissen mit, wie ist deine User-ID, brauchst du die? Das ist sehr im Hintergrund und sie können dann anständig arbeiten. Und was man eigentlich mal messen müsste in einer Company, ist, welche Arbeiten sind eigentlich nur da, weil wir zu hohe Auslastung haben. Also jetzt bei der Bahn haben Sie dann einen Entschuldigungsmanager, der immer, und wie immer bitten wir um Entschuldigung. Oder manchmal sagt er auch, wir sind tatsächlich pünktlich angekommen, ich bitte Sie, das zu beachten. Es ist Ja, oder einer hat mal ein gesagt, Sonderfall. wir sind leider 2 Minuten zu früh im Bahnhof, ja. Es tut Ja. uns leid. Ja, genau. Nein, das ist so Galgenhumor. Ich meine, so, wenn man so Rückfragen stellt, jetzt in Ämtern oder irgendwie, ja, das steht ja auch meistens drunter, bitte stellen Sie keine Rückfragen. Sie kriegen vielleicht erst nach Wochen eine Antwort, aber irgendwann kriegen Sie eine und das ist alles in Ordnung und so. Bitte sehen Sie von Rückfragen ab, steht immer Da könnte man ja sowas einführen wie den Pakettracker für Ja, alles, klar. oder? Ja, Also das. Pakettracker finde ich, oder? Du wohnst ja auch auf dem Land, ist so doch total super. Dann kriegst du eine Mail und dann kannst du diesem Wägelchen zugucken, wie es da sich durch dein Ort fräst, ja. Ja, das Und ja. Ja, eigentlich bräuchte es doch einen Pakettracker für alles. Also dass bei irgendeinem Prozess, also sei es jetzt bei der Verwaltung, so wie du es angedeutet hast, oder auch bei allem anderen. Ich habe jetzt einen tollen Verbesserungsvorschlag im Unternehmen gemacht, oder. Und das Ding hätte dann halt einfach eine ID und ich könnte sehen, ah, da liegt's gerade. Ja, ich meine, manchmal wird das dann natürlich peinlich. Also wenn man sagt, ich will eine Grundschuld tilgen, das ist mein Lieblingsbeispiel, dann muss man das Grundbuch von Neckargemünd aufschlagen. Vielleicht Ja. ist es noch handgeschrieben, ich weiß es nicht. Es sollte digitalisiert sein, Nein, befürchte es ich. ist nicht digitalisiert, es ist ein Nicht? PDF. Es ist ein, ja, wenn man das als Digitalisierung nimmt, dann ist es als PDF drin, was die Arbeit noch größer macht, weil wie will ich in einem PDF eine Zeile streichen? Ich muss doch dann die Seite von dem PDF ausdrucken Ja, doch, man kann PDFs schon bearbeiten oder du könntest halt eine Grafik daneben oder drüber Moment, stempeln Moment, oder ja. Moment. Die Frage ist, ob es so eingescannt ist, dass man es bearbeiten kann. Ah, Das ist richtig, das ja. möchte ich mal wissen. Und Ja. dann würde einfach dann erscheinen, folgende Aufgaben sind zu erledigen, das. Und der Paketträger sagt dann, wir sind auf Stufe 5. Dann wird es natürlich peinlich für so Beamte, weil unter Umständen sage ich, ich muss nur mit Bleistift einen Strich durchmachen. Dann sagt man so, warum dauert das 3 Monate? Und dann gibt es natürlich irgendwelche Vorstellungen. Und ich meine, die müssen sich dann auch irgendwo bei der Arbeit drum. Aber das wäre doch genau die Transparenz, die es vielleicht braucht. Genau. Und vielleicht kann man dann auch erkennen, wo die Prozesse holpern, weil ich glaube wirklich, dass die öffentliche Verwaltung wahrscheinlich deutlich effizienter arbeiten könnte, wenn sie wirklich mal alle ihre Prozesse unterm Blick nimmt. Es gibt doch jetzt auch diese Idee, dass man sagt, so, alle Regularien dieser und jener Kategorie, die laufen in 2 Jahren aus. Und wenn ihr bis dann nicht eine neue Regelung gemacht habt, dann machen die einfach Puff und sind Ja, weg. geht ja nicht. Ich meine, praktisch, wir haben eine Warteschlange wegen des Geldes. Also praktisch, das behindert sie kommen Ne. nicht dran. Es gibt viele, viele Probleme da. Also Ne. ja, also eins ist zum Beispiel, das ist auch ein bisschen deutsch, dass man sich weigert, für einen großen Wurf mal so einen von Google anzuheuern. Ja, ich habe immer wieder den Vorschlag gemacht, holt doch mal einen Superstar an und lasst ihn einfach mal das normal designen. Das passiert nicht. Ich weiß nicht, ob das ganz genau stimmt. Ich müsste mal wieder nachgucken in den Bilanzen. Ich habe ChatGPT gefragt, wie viel verdient denn so einer bei euch? Ja. Bei OpenAI. Ja. Und da sagt er im Durchschnitt 1,5 Millionen. Bei 4.000 Mitarbeitern. Ja? Ja, also Ja, für die oder ich habe. Podcast-Zuhörer, ich mache so eine Schulterzuckbewegung, Ja, ne? nein, aber Ja. nein, aber so, es gibt ja so Leute, die mal so Startups gegründet haben, die echt erfolgreich seien. Und dann steht da, ist hochbegabt, hat dann erst in Harvard studiert, dann ein Jahr da, dann ist er bei Facebook eingestiegen, dann hat er das wiedergelassen, dann war er 3 Jahre bei Google und so weiter. Und dann ist er schon 30 Jahre alt geworden, dann hat er gesagt, jetzt ist Zeit, dass ich ein eigenes Unternehmen aufmache. So Leute braucht man, um wirklich einen großen Wurf zu machen. Die wollen natürlich dann 1 Million im Jahr haben und das geht nicht. Also ich habe das bei Autofirmen vorgeschlagen, dann sagen sie, das geht aber nicht, dass er mehr verdient als ein Vizepräsident. Und bei so Verwaltungen müsste man das ab und zu mal machen. Ich habe übrigens eine Journey, wie man sagt, mitgemacht, Customer Journey für meine PV-Anlage. Okay, erzählen. Bei Sywag und Syna, also es sind hier so lokale Stromgesellschaften. Das war toll. Ich krieg eine Mail. Hören Sie, bei Ihnen ist eine PV-Anlage neu errichtet worden und die hat folgende technische Daten. Dann stehen da so 20-stellige Zahlen, alles Ja, Mögliche, ja. alles vorausgefüllt. Das hat der Meister gemacht. Wahrscheinlich gibt es das automatisch, wenn der mir was einbaut. Ne. Der Im Idealfall muss er nur einen das, der, der, der. RFID-Chip auslesen. Ja, ja, genau. Ich habe alle Daten waren drauf und dann sagt das, es gibt jetzt folgende verschiedene Schritte. Also erstmal musst du uns deine Kontonummer sagen und wenn du willst, auch deine Umsatzsteuer-ID, wenn es betrieblich genutzt wird und so weiter, Ja. Name und so weiter eingetragen, mehr nicht. Also 7, 8 Felder gibt Ja. es. Und dann stand da dran, wenn du jetzt Ja drückst oder so, dann wird das irgendwo dahin geschickt für irgendwelche Genehmigungen oder so. Das muss irgendwie wieder Ja. genehmigt werden. Und dann habe ich es geschickt und dann kommt, das ist Aufgabe 2 von 5 oder so. So, und dann kommt, Nicht schlecht. jetzt musst du das beim Staat anmelden, also nicht bei Kommkraftwerke, sondern wenn man das Dach hat, muss man es beim Staat anmelden. Das heißt Markt-Stammdatenregister, was immer das bedeutet. Voll, ja. Und da kam, du musst jetzt deine eine User-ID anlegen mit Passwort für das Marktstammdatengelister und kommst hier wieder zurück. Dann sage ich, gut, habe ich jetzt gemacht. Dann sagt er, jetzt meldest du dich da an und beantwortest alle Fragen für das Marktstammdatenregister. Am Ende bekommst du eine Registriernummer und diese Registriernummer musst du dir aufschreiben und die trägst du hier bei uns bei der Stromgesellschaft ein. Ja, und dann gehe ich ins Marktstammdatenregister und dann kamen lauter so komische Fragen. Die konnte man aber beantworten. Es war nicht schlimm. Die einzige Frage, wo ich ein bisschen gestutzt, erste Frage war, wie hoch ist die Dachneigung? Welche weiß ich nicht. Boah, das wüsste ich jetzt, Ja, müsste ich also wahrscheinlich im Bau. in Grad. Und dann stand da Information, dann kannst du auch sagen, zwischen 20 und 40 oder irgendwas. Ja, habe ich eingetragen. Und die interessanteste Frage, da habe ich richtig Beifall, da habe ich hier so, bravo. Die interessanteste Frage war, ist dein Stromanbieter berechtigt oder autorisiert, deine Stromanlage von fern zu steuern? Dann gucke ich so genau auf ins How Gesicht. would I know, ja? Ja, weiß Also. ich. Und dann gucke ich auf Informationen, was soll man machen? Dann stand drin, das finde ich so, hier, bravo. Dann stand drin, wenn du die Antwort auf diese Frage nicht weißt, dann ist die Antwort nein. Denn wenn die Super. Antwort ja wäre, hättest du schon alle möglichen Papierkram unterschrieben. Ja müsstest du wissen und nein kannst du nicht wissen. Und dann Das ist die hat Antwort was, nein. ja. Und das ist, das, das Eigentlich hat hätte man auch was. fragen Und können, da. weißt du, ob er autorisiert ist? Weil das wäre gleich die richtige Frage gewesen, weil man sagt, keine Ahnung, ja, dann nein. Dann ist es nein. Und das war jetzt mal so ein digitaler Prozess, den fand ich richtig super. Also Okay. ja, das war völlig minimal und lief richtig gut. Ja. Ja. Und natürlich kann man auch die Nummer gleich an den Strombetreiber geben. Da kann man jetzt sagen, warum macht er das nicht direkt oder weil ist egal, aber das war jetzt nur so ein bisschen. Das war völlig okay. Und man kann an diesen Sachen sehen, dass das im Grunde eine Digitalisierung wunderbar gut gemacht werden könnte, wenn man das will. Also, aber es funktioniert halt nicht, weil es auch keinen großen Wurf geben kann. Also ich hab früher mal, das ist nur so ein dämliches Beispiel, um das mal zu erhellen. Die haben da haben irgendwelche Gemeinden eine Software gekauft oder lizenziert für das Management und die Administration von Grabstellen auf dem Friedhof. Okay. Kann man machen. Ja. Und dann haben sich Städte zusammengesetzt, also ich weiß es nicht mehr. Also nehmen wir mal an, so irgendwie Herford und Bamberg und Hockenheim in verschiedenen Bundesländern, die haben sie zusammengekauft, weil sie da irgendwie mal am Tisch saßen. Diese Verfilzung von der Art gibt es fast überall und das kriegt man gar nicht mehr auseinandergezogen. Also, ja, weil Wieso Verfilzung? Ich meine, die. die sind in verschiedenen Bundesländern und haben das anders ausgaspert und dann kommt jemand und will das einheitlich haben. Und dann gibt es einen wahnsinnigen Streit, weil es wahrscheinlich 20 Friedhofssoftwaren gibt und dann sagen wir welchen und so weiter. Und wir müssen das alles nochmal Ja, wobei es auseinanderzitieren. ja eine Und kommunale da gibt Aufgabe, es da kann einfach doch bei jeder diesen. benutzen. Ist eine kommunale Aufgabe, da kann doch jeder benutzen, was er will. Und wenn mehrere zusammen eine Software anschaffen, wird sie im Ja, weiß ich Idealfall nicht. billiger und besser, Weiß oder? ich nicht. Ja, kann sein. Es geht nur als Beispiel, dass das alles so verfilzt ist, weil alle gucken sich um, was ist die beste Software für sie, aber es wird nicht geguckt, ob sie irgendwie mal einheitlich werden. Also praktisch das Ziel, dass später mal sozusagen aus der Dass Cloud daraus einheitlich. eine Das wird. ist nie wirklich der Fokus, sondern es muss irgendwie billig gemacht werden. Es ist Und ganz amüsant, weil mein Sohn hat gerade seine Bachelorarbeit abgegeben in der Verwaltungswissenschaft und er hat geschrieben über Kollaborationsprozesse in öffentlichen Softwarebeschaffungsprozessen. Ja? Und ja. also und über Kollaboration und speziell über sogenannte Paradoxa. Das heißt, ein Paradoxon ist ganz simpel, also das ist etwas, was in jeder Kollaboration eigentlich eine Rolle spielt. Zum Beispiel, wenn wir beide jetzt kollaborieren, ne, dann haben wir zum Beispiel eine gewisse Einschränkung, weil wir müssen beide einen gemeinsamen Termin finden, um diese Aufnahme zu machen. Ja? Wir haben aber auch einen Profit, also wenn wir jetzt zwei Gemeinden wären, die gemeinsam eine Software anschaffen, wird die wahrscheinlich günstiger. Dafür aber hat sie vielleicht nicht alle Features, die du willst und nicht alle Features, die ich will, aber sie hat sehr viele Features, die wir gemeinsam wollen und manche von dir und manche von mir. Ja, also das heißt, diese Paradoxa sind sozusagen integral bei jeder Kollaboration. Ja. Und er hat da jetzt Interviews gemacht, um da so rauszukitzeln, ob die in der Literatur, die Paradoxa, die in der Literatur schon erwähnt sind, ob es da nicht noch mehr gibt. Und wenn ich seine Arbeit, die ich Korrektur gelesen habe, auch korrekt verstanden habe, hat er noch ein, zwei Paradoxa gefunden, die bisher in der Literatur nicht erwähnt worden sind. Ja, weil es noch nie um kollaborative Beschaffung ging und bisher nur um andere Kollaborationsformen. Ja, mal schauen, vielleicht kann er da noch eine Promotion rausschlagen, wenn es eine Ja, also ich Forschungslektion kann ist. noch und weil vielleicht noch eins dazu machen. Ich weiß nicht, ob das dann in dem Sinne richtig ist. Aber ich habe mitgekriegt zum Beispiel, dass bei Besprechungen damals, dass sie absichtlich zum Beispiel unter Umständen andere Software machen. Und es geht nicht um die Software eigentlich sonst, sondern das Angebot. Also ja, die Stadt bietet gewisse Dienstleistungen an. Und sie versuchen in den Nachbarstädten diese Dienstleistungen unvergleichbar zu machen. Also die bieten manche Features an und manche nicht. Und die Features sind jede Stadt unterschiedlich. Und das hat den Vorteil, dass der Kunde sozusagen, der das jetzt bezahlen muss, also ich muss jetzt für irgendwie einen Service einen Preis bezahlen pro Einwohner, sagen wir irgendwie. Oder? Und der Preis pro Einwohner könnte ich ja vergleichen. Also wenn ich jetzt hier Ludwigshafen und Mannheim auf der linksrhein-rechtsrheinischen Seite nehme, zahlen die mehr oder anders? Und dann wird immer diskutiert, ja, und unsere Lösung, unser Service ist ja ganz anders. Wir bieten das zusätzlich. Das macht die andere Stadt nicht und die andere Stadt sagt dasselbe. Und dann sind alle Leute irgendwie im Dunkeln gelassen. Und das macht die Komplexität noch mehr höher, weil sie eigentlich nicht darauf, sie möchten eigentlich nicht dasselbe machen, weil sie dann preislich und vergleichbar sind. Und dann schlägt die Axt ein. Und das sind alles so Ausweichbemühungen. Das macht die Sache wieder kompliziert. Und wie gesagt, also wir sind ja bei der Warteschlangenformel. Man muss mal gucken, welche Arbeiten eigentlich unsinnig sind. Also die entstehen durch Nichtabarbeiten von Zeug und irgendwelche unnötigen Dinge, die immerzu wieder Warteschlangen machen. Ja, ich meine, es gibt auch Leute zum Beispiel, die den muss man an Ohren ziehen als Führungskraft, die immer alles bis zur Deadline verschieben oder sowas. Ja, das bedeutet, oder sagen, ich habe jetzt gerade keine Zeit, das gebe ich aber nächste Woche. Und das kann sein, dass ganze Projekte um eine Woche verschoben werden. Das ist nicht nur, dass der eine jetzt irgendwie mal keine Zeit hat, sondern alles wird verschoben, immerzu hin und her. Bei der Politik sind es Wahlen, wo alles irgendwann verschoben wird. Es ist unglaublich, also was sozusagen immer auf Eis liegt und nicht bearbeitet wird. Also die Leute haben, wie Lou Gerstner sagen würde, keinen Sense of Urgency, also dass man das Gefühl hat, das muss jetzt erledigt werden. Das hat wie eine Bombe damals eingeschlagen, mindestens bei mir. Also Lou Gerstner ist gekommen, und War damals IBM-Chef, ne? um IBM zu retten. Die waren dann in großen finanziellen Schwierigkeiten und der hat dann gleich so ein paar Prinzipien unter die Leute geworfen und einer war, wir sollen ein Sense of Urgency bitte entwickeln, das will er sehen von uns. Und da hat er völlig recht, ich habe gesagt, das war total gut, also dass man nicht alles so rumliegen lässt. Und das hat ein bisschen was gebracht, dass er irgendwie immer Sense of Urgency geprägt hat herum. Und Also das was ich immer lustig finde, ist, ich schreibe ja bei LinkedIn Geburtstagsnachrichten Und im PS steht dann auch, hey, wenn du willst, also so sind wir ja dann auch wieder zusammengekommen, wenn du willst, quatsch mal eine halbe Stunde, einfach so. Ja, also nicht irgendwie Sales-Gespräch oder irgendwas. Kann sich manchmal in sowas entwickeln, wenn es was gibt, aber so. Und dann sagen manche Leute, nee, melde dich Ende April. Und dann habe ich mir manchmal den Spaß gemacht und habe gesagt, woher weißt du, dass es dann besser ist? Und es kam entweder gar nichts, gar keine Antwort, was auch eine Antwort ist, oder es kam die Antwort, nee, weiß ich nicht. Ja. Ja? Und das ist genau das, was du vorher gesagt hast, ne? Die Leute sind einfach immer busy. Ja. Ja? Die So sind ist zum jetzt Teil, diese die sind neue auch zum Forschung hin Teil. zur Frühjahrsmüdigkeit. Die haben einfach festgestellt, die Leute sind einfach das ganze Jahr immer müde, nur im Frühjahr haben sie einen Namen dafür. Ja? Ich würde sagen, viele sind auch stolz darauf. Also praktisch einmal kann man stolz darauf sein, immer busy zu sein. Ja, Ja, bis zum Burnout. Und ja. zweitens gibt einem das eine Macht. Also praktisch, wenn ich 100 Vorgänge offen habe, dann kann ich eine Triage machen. Also wie ein Arzt. Also Ja, und dann bin ich, wer ja. sind die Notfälle? Beim Arzt ist es völlig klar, dass die Notfälle zuerst drankommen. Ja. Bei normalem Management kann man noch entscheiden, ob irgendwas wichtig ist oder nicht. Der kann sagen, Ja. pass mal auf, ich habe hier 100 offene Vorgänge und warum soll ich deinen jetzt zuerst bearbeiten? Und dann muss der andere niederknien und sagen, bitte, bitte, bitte, bitte. Und das, Oder also, was kriege ich von dir? ja, genau. Also, Das ist die Trump-Methode, ne? Transaktional. ja. Und das gibt natürlich auch eine gewisse Macht bei den Leuten. Und die merken gar nicht aber, dass sie versinken. Ich Also. habe, es gibt doch diese, wie heißt das, Gesellschaft für Projektmanagement oder so, ich weiß gar nicht mehr. Und die haben so regionale Zirkel. Und ich hatte einen kennengelernt, der hat mich dann da eingeladen. Da habe ich einen Vortrag über Getting Things Done gehalten. Auch so eine Selbstmanagement-Methode, so ähnlich wie Kaizen, nur ein bisschen nicht ganz so also mehr Regeln als schon auch Prinzipien, aber sehr regelbasiert und sehr so nach dem Motto, was mache ich wirklich als nächstes und so weiter. Und dann habe ich das da gehalten und habe eben auch gesagt, naja, also dann bist du einfach nicht mehr überlastet. Und dann kannst du, wenn was Neues kommt, kannst du darauf reagieren. Und dann nach dem Talk nahm mich dann jemand so auf die Seite und sagte, jetzt habe ich ein Problem, wenn ich meinem Chef nicht mehr sagen kann, dass ich überlastet bin. Dann hat er das Gefühl, ich würde nichts arbeiten. Also genau das, was du gerade gesagt hast, ja. Ja, Also ja. und da habe ich dann auch gedacht, boah, ja, das ist ja, ich glaube, ist auch so ein Spruch von dir, keine artgerechte Haltung von Mitarbeitern, oder? Ja Also gut, ich hab das Problem immer gehabt, also ich habe mich nicht überlastet, also ja. weil ich ja beweisen kann, dass es nicht gut ist. Es gab dann immer so Diskussionen, also man kann ja über Gehaltserhöhungen diskutieren mit dem jeweiligen Chef. Und ich habe immer das Gefühl gehabt, es ist nur zwei, dreimal echt gesagt worden, so ungefähr, dir geht es einfach gut. Und du musst sehen, dass die anderen hier sozusagen bis zum Blutspenden sich reinsetzen und einsetzen und arbeiten bis zum Burnout. Und du hast es gut. Du läufst lachend über die, ja, so ungefähr. Ja. Also wenn man jetzt so in der Hauptverwaltung, dann geht es alles still da irgendwie so. Und dann sagt man, hallo, wie geht's euch? Und zucken alle zusammen und sagt, komm da, das darf man nicht so ungefähr. Ja, also man muss Ja. immer busy erscheinen und so weiter. Und das wird einem auch übel genommen. Also praktisch insbesondere haben sie mir gesagt, du hast ja noch Zeit, Bücher zu schreiben. Also das ist oft gesagt worden. Und dann sage ich, pass mal auf, ihr habt Zeit irgendwie segeln zu gehen oder Golf zu spielen und alles Mögliche, aber was sie da alles so, dann damit geben sie an. Ja, Ja. das ist, aber Buchschreiben ist irgendwie, das darf man nicht. Also man darf schon Weinberg besitzen oder irgendwas machen, das ist wertvoll. Also ein Buchschreiben ist irgendwie, könntest ja da in der Zeit auch arbeiten. Das ist alles sehr seltsam. Das ist originell, Ja, ja. und Es geht Irgendwas immer, war mir es gerade noch geht praktisch, es eingefallen. geht nicht um gute Arbeitsorganisation, sondern Ja. um andere Dinge, also praktisch. Und Ja, ich sage häufiger auch, im Prinzip ich meine, als Berater weiß man das ja sowieso, da ist manchmal Honorar, manchmal Schmerzensgeld, aber auch als Angestellter hat man manchmal das Gefühl, also vielleicht das Management denkt, das ist eigentlich Schmerzensgeld, was sie da bezahlen, ne? Also das heißt, wenn der Mitarbeiter nicht leidet, dann hat er auch nicht gearbeitet. ja, genau. Sie leiden ja nicht, Herr Dück. Das ist so. Ich zitiere wörtlich. Sie leiden. Das kann ich mir vorstellen, ja. Ja, ich habe auch schon mal gehört, so ungefähr, Sie können sehr offen damit umgehen, wenn Sie zum Beispiel nah am Burnout sind oder einen Burnout haben. Sie müssen nicht Angst haben, dass Ihnen irgendwas passiert. Ein Burnout zu haben, ist hier ganz normal. Das werden Sie nicht so richtig mitkriegen, weil die Leute doch nicht so richtig gern drüber sprechen, aber. Ich habe mal jemanden kennengelernt, der war der Assistent von einem wohl sehr hochdotierten Universitätsprof in Psychologie. Und deren Business war es, ausgetickte Manager, also egal jetzt, ob die eine Depression entwickelt hatten, aber auch scheinbar irgendwelche manischen Episoden oder was auch immer. Also deren Business war es, ausgetickte Manager für viel, viel Geld wieder sozusagen arbeitsfähig zu machen. Ja, aber die werden Ja. nur beruhigt. Sie kommen ja dann wieder in Nee, dieselbe die werden ja dann Maschine. ins selbe Ding wieder Ja, geworfen, genau. ne? Ja, ich meine, Originalzitat, ich will nicht sagen, wer das war. Also nur, ja, und welches Unternehmen und so weiter. Also hier hat jemand einen zweiten Burnout. Ja, ist 8 Wochen weg in der Klinik und geht zu seinem Chef und sagt, ich bin wieder da. Und wir müssen jetzt gucken, wie ich mich wieder in die Arbeit finde. Guckt der Manager mit großen Augen, ja, sind Sie jetzt gesund geschrieben oder nicht? Also so ungefähr, ich nehme doch an, dass Sie jetzt wieder voll mitarbeiten und dann ist man gleich wieder in der Mühle drin. Ja, und die Person hat sich bei mir mal so ausgeweint, wie das man einfach dann, das ist wie an und aus, ist leider jetzt 8 Wochen weg irgendwo zur Reha. Und wenn du wieder da bist, musst du jetzt viel ja voll Dann funktionieren. Okay. kommt das Dann, Gerät im reparierten Zustand wieder zurück und muss wieder funktionieren. ja, und praktisch aber an die Warteschlangenformel als solche geht keiner dran. Einfach nein. Und man hat ja auch mal Engpassanalysen gemacht. Also da gibt es ja so berühmte Bücher dafür von. Aber weiß ja auch nicht, wie man Sänger, Ja, ich guck mal. ob er Senji ausgesprochen wird, weiß ich auch wieder nicht. Ja, okay. Nein, nein, die haben immer gesagt, wenn man irgendwelche, das sieht man bei der linearen Optimierung in der Mathematik, wenn man eine Größe beliebig maximiert, also ich maximiere irgendwas, dann ist irgendeine andere Größe am Anschlag. Ist ja klar. Also, ja, also ich kann den Gewinn maximieren, Ja. aber irgendwann stößt es an eine Grenze, wenn ich was langsam immer weiter optimiere, Ja. größer und größer mache. Also sozusagen, wenn ich die Produktion dauernd erhöhe, dann habe ich irgendwann zu wenig Mitarbeiter oder so. Irgendwie ist eine Grenze erreicht. Und diese Überlegungen gibt es ja. Das heißt, wenn ich jetzt sage, die Grenzen sind erreicht, dann kann ich eben nicht mehr Gewinn machen. Wenn ich dann noch mehr Gewinn machen will, muss ich irgendwo Raubbau machen oder irgendwas überziehen oder ungesetzlich machen oder sonst was. Das ist den Leuten logisch nicht klar. Ja, sie sagen, mach doch einfach eine Schippe drauf und dann wird das immer mehr und das geht dann irgendwann nicht und implodiert. Und wie gesagt, ich habe das nur auf der Warteschlangenformel aufgehängt, weil das am einfachsten zu verstehen ist. Die Formel ist auch leicht auszurechnen. Ja. Überall kursiert im Netz, dass 85% ein guter Kompromiss ist. Also, und wahrscheinlich ist es besser, 80er zu haben. Man muss dann irgendwo Arbeiten haben, wenn man jetzt gar nichts zu tun hat. Also gar keiner ist da sozusagen oder kein Vorgang. dann sind bestimmt immer noch Dinge da, die man auf To-Do hat. Ja, also so Ja, also, ja. wie wir beim Aldi ist, dann geht, wenn an der Kasse niemand ist, Ja. dann gehen sie eben einräumen. Also zum Beispiel bei uns hier in Wiesenbach beim Aldi ist Mittwochnachmittags immer der Parkplatz fast leer. Ich habe gesagt, was ist denn los? Ist, habt ihr hier Feiertage oder ich weiß, ich habe mich gewundert, das ist plötzlich ganz leer. Und dann sagen sie, es ist immer Mittwochnachmittag so. Warum auch immer. Und dann kann man ja die anderen Umbauten und so weiter alles nur machen, was man Bei sonst. mir im Dorf wüsste ich's, da hat nur der Bäcker am Mittwochnachmittag auf und der Netto, und alle anderen haben zu, und dann ist es natürlich so mittelattraktiv ins Dorf zu gehen zum Ja. Einkaufen, weil der Metzger der und Ja, kann sein, dass der das der Grund ist. der Dingsladen, der Tante Emma Laden, die haben halt zu, ne? Ja, Die man haben weiß. nur mittwochs auf. Nachmittags, wenn Donnerstag Feiertag ist. Also, Man kann. aber ja klar, also es ist ja auch so, zum Beispiel, wenn mir ein Termin ausfällt, dann ist es ja auch nicht so, dass hier am Schreibtisch nichts liegt, was ich dann nicht tun könnte, ne? Also ich sage immer, die To-Do-Liste ist immer länger als der Tag. Es wäre auch doof, wenn es anders wäre, ne? Oder naja, gut, wäre auch nicht schlecht, aber dann würde ich ja plötzlich Ideen kriegen wieder, und dann hätte ich wieder was zu tun. Also, aber wie könnte man das etablieren, dass man eben sagt, 80 bis 85% nur Auslastung? Ja, ich meine, die Leute reden ja immer von Achtsamkeit oder sowas. Das könnte man ja dann auch machen. Ja, Also also im das Betrag, ausdehnen auf solche Dinge, dass man ein bisschen bewusst. Ich meine, im Grunde kann man natürlich nicht viel machen, weil der Auslastungsgrad systembedingt ist. Also praktisch die Firma erwartet irgendwas von einem. Und da kommt man nicht so gut raus. Also gut, aber dann müsste man halt die Stelle splitten oder nochmal jemand einstellen, der sich darum kümmert, bis bei allen die will ja Auslastung keiner. passt. Will ja keiner. Nein, ich Nee, meine, Geld haben wir ja nicht, nee. die sagen ja sofort, wenn die Warteschlange sozusagen, wenn 85% wäre, dann würden sie Leute rausschmeißen, dass es wieder auf 100 ist. Also das ist systembedingt, man kommt da nicht raus. Ja, und im Grunde geht es darum, dass ein ganzes System das begreift. Ja, und bei kleinen Firmen geht das vielleicht, bei großen ist es irgendwie schwierig. Also die versuchen ja immer, ich meine, das sieht man ja jetzt so, die sagen, wir schmeißen oder wir schrumpfen um 10.000 Leute jetzt, Bosch oder Mercedes, VW Ja. oder so. Und dann gehen die oberen Chefs rum und sagen, nennt mir in jedem Bereich 10% weg, also oder ja, und dann sagt man, ich war ja mehr in Innovation, habe gesagt, bei Innovationen darf man überhaupt nichts schrumpfen. Ich will Ja. doch das hochfahren. Mit Ja. 100% Wachstum oder so. Dann könnt ihr Ja. doch mittendrin in diesem Prozess sagen, ich soll 10% sparen oder Leute entlassen und so weiter. Und dann ist das Argument, jeder muss seinen Beitrag leisten. Also es wird irgendwie im Management-Meeting, habe ich nicht erlebt, wird nicht geduldet, dass einer sagt, ich habe damit nichts zu tun. Dann ist er gleich in der bösen Ecke. Also dann hat man. Also man müsste asymmetrisch abschrumpfen. Das wird zum Eigentlich. Teil versucht, aber im Grunde steht immer im Raum, jeder muss seinen Beitrag leisten. Ja, Ja, also. diese Rasenmäherkürzungen auch in den öffentlichen Haushalten zum Teil, das macht halt manchmal keinen Sinn, weil wenn ich unter Betrag X habe, dann kann ich halt einfach irgendwann dafür nichts mehr machen, ne? Nein, die Systeme verfallen ja auch. Also wenn ich sage, jetzt das Freibad soll hier 10% einsparen, Ja. dann verfällt es faktisch und dann kann Ja. man es irgendwann dicht machen. Ja. Ja, also man muss doch irgendwie gucken, was ein System wirklich leisten muss und ob ich da irgendwas einsparen kann. Das wird nicht gemacht. Ja, also man wird unter Generalverdacht gestellt, wenn man sagt, ich will damit nichts zu tun haben mit euren Schrumpfungen. Dann sagen sie, dann gib wenigstens 10% deines Etats raus. Das geht zum Teil nicht. Die Diskussion haben wir alle gemacht. Ich hab mal, das ist aber schon lange her, da war ich in Anfang der 90er Jahre Manager. Da habe ich das ganz genau mal ausgerechnet, also richtig genau. Also die Personalkosten, die Reisekosten, der Beitrag für die Kantine, Sozialversicherung, was immer. Ja, also Netz, Telefon, Rechnung gab es damals noch, ja. Also. Und da kam, dann brauchte, wir hatten dann im Wissenschaftszentrum so als Regelsatz einer, also man kriegt dann auch so einen halben Werkstudenten einmal im Jahr oder sowas. Wenn man alles zusammengezählt hat, kam also Pflichtzahlung 27.000 Mark damals zusammen pro Mitarbeiter und Jahr. Ja, wenn man, also, und da das kann ich gar nicht gehen, weil das irgendwie vorgeschrieben ist. Und dann kann man sagen, wie wäre nice to have? Was wäre nice to have? Und das war so in der Gegend von 30, 31.000. Wenn ich das hätte, dann können wir völlig zufrieden in Ruhe und alles machen, müssen nie irgendwie fragen, geht das oder Anträge stellen auf Zusatz. Ja, irgendwie. Wir ist eine Ausnahme oder so. Und ich muss nicht überlegen, wenn jemand sagt, er wollte damals einen PDF-Reiter haben. Nicht ein Reader, sondern Writer, was bezahlt werden muss. Dann sage ich, kauf euch, jeder kriegt ein bisschen Software und ab und zu können auch welche zu einer Tagung reisen und ins Hotel ziehen und so weiter. Das ist alles in Ordnung. Und die Differenz ist relativ, die ist blamabel niedrig. Also die Differenz zwischen dem, was unbedingt sein muss und dem, wie man gut leben kann. Und vor allem Und würdest du da das müsste. Das die würde die ganzen ganzen. Prozesse sparen, Ja. das zu beantragen, ne? Ja. Da muss man nicht immer hin und her laufen, kann ich das? Dann muss ich mal sehen und so weiter. Dann überziehe ich meinen Etat, schreit er mich wieder an, da oben und so weiter. Dann geht das immer zu weiter. Und das geht. Aber sozusagen, ich habe das dann verteidigt, aber es ist schwierig, weil das faktisch keiner macht. Also ich hab gesagt, pass mal auf, ihr seid da irgendwie da oben Aufsichts-BWLer, könnt ihr vielleicht mal als BWLer das normal nachrechnen. Also zum Beispiel, ich war fast ich habe mich gefühlt als der Einzige, der da Aufstand gemacht hat, dass wir von Einzelbüros auf Massentierhaltung gegangen sind, ja, so auf einer Fläche. Und jeder weiß, dass wenn man IT entwickelt oder solche Dinge macht, dass man Ruhe braucht. Und es gibt Vorschriften, wie viel Quadratmeter mindestens man auf einer Massenbürofläche haben muss. Ja, und Einzelbüros hatten dann bei uns, wir hatten noch eine Zeit lang im Wissenschaftszentrum Einzelbüros, ich glaube 11 Quadratmeter oder sowas. Und ich glaube 7 oder 8 muss man haben. Also, weil das gibt irgendwie Vorschriften für ein Hundezwinger. Ja, also ein Hund muss, glaube ich, halt mehr ha haben als ein Mensch. Und wir haben über eine Differenz, glaube ich, von 0,8% vom Umsatz gesprochen. Also, ja, also die eine Organisation gegen die andere. Und dann kann man irgendwie fragen in die Menge, glaubt ihr, dass 1% Einsparung vom Umsatz das wieder aufholt? Ja, das 1% vom Umsatz bedeutet ungefähr vielleicht dann 2%, 2,5% von Personalkosten, weil die Personalkosten ja auch nur 40% oder sowas sind. Das kann man alles ausrechnen und dann sagt, wenn ihr die Leute zwingt, sozusagen in ungemütliche Büros zu ziehen, wo sie sich alle gegenseitig stören und durcheinander telefonieren oder nur noch mit Kopfhörer da sitzen, ja, ist das das wert? Sie sagen immer, das ist viel sozialer, weil ich dann mit dem anderen reden kann oder will man ja nicht, weil man verzweifelt bemüht ist, sich zu konzentrieren. Und dann habe ich immer die Fragen gestellt, einfach ist so eine Mini, diese Einsparung, ist die das wert oder wird das plausibel sein, dass wir davon Nutzen haben? Dann muss man natürlich auch den Umbau bezahlen. Also da kommen immer so irgendwie, Jünger von irgendwelchen Theorien und sagen, jetzt muss es dann gemacht werden, dann müssen alles mit Blumen bepflanzt werden und dann muss das gemacht werden. Und dann sind ja immer hin und her, weil sie immer kreativ sind, irgendwas zu verändern. Das kostet ja auch Einmalkosten jeweils. Oder sie müssen neue Möbel anschaffen, wenn sie das aus den Einzelzimmern rausziehen und müssen auch die Wände verschieben oder wegmachen. Das kostet ja auch einen Haufen Geld oder so. Und das wird alles nicht gezählt. Und da ist einfach die es wird nicht vernünftig darüber diskutiert, was es braucht, um Menschen vernünftig arbeiten zu lassen. Da sitzen Doktoren dann alle möglichen Leute an irgendwelchen Stellschrauben rum und versuchen isoliert was. Und das ist einfach zum, ja, also überall. Überall wird Zusatzarbeit gemacht, eben, dass die Systeme irgendwelche Dringlichkeiten erzeugen, die man eigentlich nicht braucht. Also man müsste also wirklich überlegen, dass man sagt, okay, vielleicht so wie ich vorher gesagt habe, so immer mal wieder abfragen, so machst du gerade was, was jetzt wirklich sinnvoll ist, oder machst du gerade was, was nur Erzwungen ist. irgendwie erzwungen ist, um vielleicht auch irgendeinen Missstand zu übertünchen oder irgendwas, und dann müsste man da mal durchgehen, keine Ahnung, dann macht die App Piep und dann muss man das gerade sagen, ne? Und dann muss man das vielleicht dann mal per Interview irgendwie abfragen und sagen, welche 10 Sachen hast du heute gemacht, die eigentlich unnötig sind? Ich hab das am Anfang meiner Selbstständigkeit mal gemacht, ne? Weil da saß ich dann 10 Stunden am Tag am Rechner und habe gemacht und getan und so weiter, und habe ich irgendwann überlegt, wie viel kriege ich denn überhaupt getan? Wie viel kriege ich überhaupt gewuppt? Und habe ich wirklich mal den ganzen Tag lang aufgeschrieben, was ich gemacht habe. Also nicht nur eine To-Do-Liste abgehakt, sondern praktisch alles, was ich gemacht habe, danach in die To-Do-Liste geschrieben. Und es ist unglaublich. Also, liebe Leute, macht es mal nur einen Tag oder macht es mal 2 Tage lang. Es ist unglaublich, wie viel man macht. Und man macht Ja, natürlich auch mal Unsinn man und macht natürlich auch so irgendwie, hab grad keine Lust und geh Kaffee trinken und so weiter. ja, aber auch das kann man dann reinschreiben, ne? Und dann stellt man fest, okay, so und so viele Sachen kann ich machen. Und dann kann man sich überlegen, okay, wenn ich jetzt die Hälfte dieser Sachen mache, also die Hälfte dieser Items mache, und die sind alle sinnvoll, Ich habe noch, da dann habe ich wird's jetzt aber eine interessant. ganz schwere Sache. Das heißt Set All Zero im Gehirn, also Clear. Ja, also wenn ich jetzt Buch schreiben will oder irgendwie, ja, dann ist es besser, das Gehirn vollständig frei zu machen. Also dann darf ich im Grunde keine Sorgen haben oder irgendwas, weil das wieder so hochpoppt und sagt, ich muss das noch machen. Und da steht der, ja, also ich möchte mal sehen, einen, der so Geburtstags, der irgendwie Liebesgedichte schreiben kann, wenn der Chef daneben steht und wartet, guckt immer zur Uhr, noch 5 Minuten oder so, ja. Das geht ja nicht, weil das Gehirn dann blockiert. Und ich habe dann immer Probleme gehabt, dass man im Grunde vielleicht eine Stunde Tetris spielen muss oder sowas. Das hilft, also so Art Ablenkung. Dann ist das Gehirn wieder sauber. Und dann kann man natürlich aufschreiben, ich habe eine Stunde Tetris. Also da gibt es ganz schwierige Sachen. Ich habe mit Eine einer. Stunde Gehirnpflege. Also, das ist ja die Idee, was ich vorhin erzählt habe bei Getting Things Done, ja, dass du immer wieder dein Gehirn auslässt, alle Sachen, die du machen musst, und wenn du die, nur wenn du die nicht nur aufschreibst, sondern auch in einer gewissen Art und Weise strukturierst, dass du dann wirklich einen leeren Kopf hast. Und dann nicht eine Stunde Tetris spielen musst, um da, also im Idealfall, um da hinzukommen. Ja, Ja. also man sagt immer, der Naturzustand eines GTDlers, des Gehirns eines GTDlers, ist leer. Ja, da ist einfach nichts drin, woran der noch denken muss, weil er alles andere im Griff hat. Ja. Das Also sind ja auch Mixed Emotions, also praktisch das sind unangenehme Dinge, die man braucht, ja. ja, klar. Ich habe was ganz Witziges gemacht. Ich habe bei American Express habe ich seit unendlichen Zeiten eine Goldkarte ohne Gebühr, weil ich, das fällt mir jetzt gerade ein, weil 11 Uhr ist. Ich habe ne, so, das gebucht und weil ich mehr als 10.000 Euro im Jahr habe, kann ich ja die Bahn abrechnen, meine Dienste, dann ist sie kostenlos. Und jetzt haben sie gesagt, ich muss zustimmen, dass ich jetzt 140 Euro bezahle. Und wenn ich nicht zustimme, dann wird meine Karte gecancelt. Und dann habe ich gesagt, okay, dann nehme ich eine andere Karte. Was muss ich mich aufregen? Und habe nichts gemacht. Also, sowas habe ich noch nicht erlebt. Also praktisch, es kommt immer zu kommen irgendwelche Mails, ich soll das jetzt zustimmen. Ich soll zustimmen. Man kann auch nicht schreiben, ich lehne es ab, das wäre fair. Kündigt meine Karte, das wird ja nicht vorgesehen. Auch bei der Sparkasse hier in Heidelberg haben immer stimmen zu, dass sie 5 Euro Gebühr zahle. Dann hat mich die Commerzbank dauernd angehauen. Zustimmen, zustimmen, zustimmen, zustimmen. Immerzu kommt das. Das macht einen, ich meine, das macht schon das Gehirn irgendwie für eine Stunde unruhig. Ja, und ich habe nichts weiter gemacht. Ich habe gar nichts gemacht bei Merkel, einfach eine andere Kreditkarte genommen. Und jetzt werde ich seit 14 Tagen, werde ich immer zwischen 10 und 11 Uhr angerufen von meinem Handy. Ich soll zustimmen. Oder ich soll die 140 Euro bezahlen. Das habe ich abgelehnt. Ich habe bei der Bank einfach eingetragen, dass die Zahlung mache ich zurück. Und dann kommt das ganze System. Und dann merkt man immer, wie die Nerven dann hochfahren. Nur so ein einzelnes Ding. Und ich weiß, dass ich juristisch im Recht bin. Das ist gar keine Frage. Aber es regt unheimlich auf. Und sowas kriegt man. Ich meine, das ist jetzt ein völlig harmloser Fall sozusagen, aber nur jeden Tag zwischen 10 und 11 so einen Drohanruf zu kriegen, der juristisch unhaltbar ist, aber macht einen irgendwie an. Und das ist bei der Vielleicht mal Arbeit. schauen, wie du in deiner Telefonanlage diese Nummer sperrst. Ja, ich will ja gucken. Es hat dann irgendwann mal einer angerufen, wirklich. Ich habe mich erst per E-Mail beschwert, was man bei diesen Firmen nicht machen kann. Also man kann nicht einfach, dann muss Nee, man. E-Mail nein. Ja, aber wenn ich. No reply at. Ja, no reply at. Ach, ich habe so eine große Katastrophe. Ich wollte dann anrufen, dass sie sollen mich in Ruhe lassen. Das geht nicht, weil wir haben gedacht, die haben unsere die Karte gekündigt. Das haben sie gemacht. Und dann haben wir die Karten vernichtet hier in meinem Schredder. Und jetzt anscheinend gibt es keine Möglichkeit, die Kreditkartennummer irgendwo zu finden. Die ist ja immer, wir sind ja immer X in der Mitte, weil. So, ja. Jetzt kann ich dann nicht mehr anrufen, weil ich die Nummer angeben muss. Nein, aber das ist so eine kleine, unwichtige Sache und die kann einen irgendwie einen Monat beschäftigen. Dann ruft jemand an und haben halt das geklärt und haben gesagt, das ist ein Systemfehler und sie buchen das jetzt aus. Und jetzt ist mir gerade eingefallen, es ist gar kein Anruf gekommen heute. Dann scheint es ja. Yay! Ha! Es hat funktioniert. Nee, ist keiner da. Dann haben sie es wohl irgendwie. Dann beenden wir diesen erfolgreichen Tag. Also vielen Dank, dass du die Jubiläums-Podcast-Stunde mit mir verbracht hast. Ja, Vielen Dank für. der Appell ist nur, Leute, schreibt mal auf, was nur Genau. entsteht, weil ihr zu viel Zeug um die Ohren habt Ja. und alles Und dann fünf. macht der Marker der rot an, was Unsinn ist, und dann geht er zu einem Chef und sagt: Schau mal, so viel mehr könnte ich tun, wenn ich blöde Prozesse nicht Ja, mache. und vielleicht noch einen Ratschlag dazu, wie man das vermeidet. Wenn man eine E-Mail liest und man soll was machen, dann soll man jetzt gleich machen, weil man sonst sagt, ich habe keine Lust. Dann liest man aber die E-Mail übermorgen nochmal und nochmal und verschiebt sie. Das sind so typische, das ist, glaube ich, die größte Zeitverschwendung von allen, dass man es selbst auf die Warteschlange legt und sich damit dann Das dran. ist doof, ja. Ja. Also bei GTD heißt es die 2-Minuten-Regel. Wenn etwas mehr als 2 Minuten dauert, sollte man es selbst und sofort machen, auch wenn eigentlich jemand anders zuständig wäre, ja, weil auch das Delegieren natürlich schlussendlich mehr. Also ich sage immer, du kannst es in 4 Minuten delegieren oder in 2 Minuten selber machen. Oder du Genau. kannst es in 10 Minuten immer wieder dir selber auf Wiedervorlage legen, und so weiter. Was ich inzwischen mache, ist mit E-Mail, dass ich mir das selber wieder auf E-Mail-Wiedervorlage lege, Ja. Zum Beispiel, wenn es jetzt zum Beispiel ist irgendein Online-Webinar, wo ich sage, also ein Online-Webinar, ein Webinar, wo ich sage, ach, das will ich mir vielleicht anhören. Und dann denke ich, okay, wann kann ich das entscheiden? Und dann denke ich, naja, wenn 2 Tage vorher da noch kein Termin ist, dann kann ich entscheiden, ob ich da zuhören will. Und dann schiebe ich es mir auf den Zeitpunkt, dann kommt es dann an und dann entscheide ich es aber auch. Alles Ne? klar. Weil dann sehe ich in der Regel auch, dass es eine Wiedervorlage ist. Und dann kann ich entscheiden und meistens drücke ich auf Löschen. Ja, weil, ja. Alles klar. Also es Gott, hat keine liebe Antwort. Leute, vielen, vielen Dank, lieber Gunther, vielen, vielen Dank. Bleibt nachher gleich noch drin, weil wir können ja schon mal überlegen, was wir als nächstes Thema nehmen. Und liebe Leute, lebt lange mit Frieden, möge der Saft mit euch sein und denkt dran, focus on the donut and not on the hole. Bis dann, bye bye.